Serie. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden recht unterschiedliche Musik, denke ich, vermute ich, habe ich mir vorgenommen, innerhalb derer ich mich unter anderem freue auf das neue Album vom FX Twin, das ich theoretisch eigentlich schon in der letzten Woche hätte spielen können. Aber da ist mir das Reeperbahn-Festival dazwischen gekommen. Ich wollte das nicht so bruchstückartig hier anbieten, sondern schon hier in dem Gefühl stehen, es so in Gänze mir zugeführt zu haben, und hatte die allergrößten Sorgen, dass da jemand nach 13 Jahren aus den Büschen kommt mit der festen Absicht, die Welt von links auf rechts zu drehen. Ob das wirklich so geworden ist, das werden wir erleben. Ich möchte beginnen mit einem britischen Produzenten, der sehr soulige Beats anbietet. Kindness ist sein Name. Bald erscheint sein Album Otherness. Daraus hier zunächst der Titel This Is Not About Us. Na, wenn er denn kommt. Oh, pardon. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Entschuldigt bitte. Ich hatte hier einen Regler völlig runtergestellt. Wir tun also nochmal so, als wäre die Sendung gerade begonnen. Kindness. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Said it's you and me for life. Something seems between us. Stay the distance if it might. Tell me what's so different. You should find someone new. will den musikalischen Fortgang der Dinge hier nicht groß unterbrechen. Wir haben gerade Musik aus dem neuen Album des Briten Paul White gehört. Davor ein sehr perkussiv mit vielen hellen Klängen angereichertes Minimal-Werk, wenn man so will, von Daisuke Tanabe. Floating Underwater heißt sein Album. Hier kommt eine hochinteressante Band mit Sitz in Kanada, The Barr Brothers. Killer in my bed. And enough, not enough.

question. You showed the face of delusion, the uproot, the cause of confusion. I wanna see all my friends at once. I need an armchair, put myself in your shoes. I'm in the mood to ask the question. Oh, thank you for asking the question. You show the face of delusion, to uproot the cause of confusion. I wanna see all my friends at once. I need an armchair, put myself in your shoes. I'm in the mood to ask the question. Oh, thank you for asking the question. Guess I'm on it. 1Live4, an dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Break und will versuchen, die vergangenen Tracks, die ich hier gespielt habe, so gut es eben geht, zusammenzufassen. Es muss heute hier und da mal so ein bisschen bad sein, so wie wir das gerade gehört haben, so echter Darkroom House, wenn man so will, von einem vermutlich französischen Duo, Hoel, der unter eben diesem Namen, der Franzose Hoel, schon Tracks veröffentlicht hat, jetzt mit einem neuen Partner, der heißt Karl Klaus, also möglicherweise auch jemand aus hiesigen Landen, aber Namen müssen da kein Fingerzeig für solche Dinge sein. Sei es drum, die beiden nennen sich das die Corners. In the Flash ist eine 6-Track-EP, aus der ich diesen Track gerade gespielt habe. Davor, der Titel ging in Teilen, muss ich sagen, an Hot Chip. Die haben wir mit Go Bang gehört. Hot Chip gehören zu einer ganzen großen Menge an Künstlern, die sich vor dem House Disco Maestro Arthur Russell verbeugen, der schon in den 90er Jahren verstorben ist, der insbesondere in den End-70ern, frühen 80er Jahren innerhalb dieses Musikgenres großartige Dinge vollbracht hat und unter der Schirmherrschaft der in New York ansässigen Red Hot Organization entsteht einmal mehr ein großartiger Sampler, dessen Erlöse in allerweitesten Teilen vielen Vereinigungen zugutekommen, die sich der Unterstützung von an AIDS Erkrankten verschrieben haben. Denn das ist gewissermaßen das Credo der Red Hot Organization, die seit vielen Jahren, natürlich immer in gewissen Abständen, entsprechende Compilations herausbringt. Diese wird als Doppel-CD kommen. Sie ist überragend. Devendra Benhart ist dabei, also auch die Singer-Songwriter-Fraktion gut vertreten. Und gerade gehört Hot Chip eben mit diesem überbordenden Titel Go Bang. Im Original, wie gesagt, aus der Feder von Arthur Russell. Es sind eine Reihe von Tracks heute dabei, die wirken vielleicht etwas fragmenthaft, so ohne ganz konkreten Anfang, ohne richtig harten Schluss und ohne die vielleicht herkömmliche, bekannte Dramaturgie mitten drin, so mit Themen, mit ganz feinsäuberlich gezirkelten Breaks, dann geht das Ganze wieder weiter. Ich mag solche Tracks eigentlich, das mag am Ende an meinem Sternzeichen als Wassermann liegen und ich verbeuge mich tief vor Leuten, die das beherrschen, wie zum Beispiel auch der gute Paul White, den ich eben gespielt habe mit Musik aus seinem Album Shaker Notes, das jetzt erscheint und auf dem Paul White zahlreiche Instrumente spielt und viele Stücke wirken so, wie aus einem größeren Zusammenhang, den am Ende des Tages vermutlich nur er selber kennen wird, gerissen. Aber sie sind so wunderbar platziert, geben sich die Hand mit folgenden oder davor einhergehenden Titeln, dass das so ein wunderbares kaleidoskopartiges Spektrum ergibt, was man da auf dem Album hört, sehr exotisch. Das Ganze. Dann habe ich, ich bin gleich durch, eine Band noch in den Raum geworfen, Sleeping Operator. Von denen habe ich die ersten beiden Tracks des Albums Sleeping Operator gespielt, die Band selber, das sind die Barr Brothers, zwei Brüder, zwei Amerikaner, die aufgrund wirklich kurioser Umstände in Kanada gewissermaßen hängen geblieben sind. Sie spielten in Montreal, so will es die Geschichte, in einem Club, der wohl während des Auftritts Feuer fing. Alle natürlich rausgelaufen, es soll wohl dem Vernehmen nach keine größeren Schäden an Menschen gegeben haben, also alle unversehrt raus. Wenn die Not am größten ist, gewissermaßen rückt man zusammen, lernt sich kennen, so war das da auch. Die knüpften zahlreiche Bekanntschaften und blieben in Montreal. Und eine der Clubangestellten avancierte später zur Managerin. Es kamen einige Musiker hinzu. Auf dem Album Sleeping Operator gibt es auch Gäste, zum Beispiel von Arcade Fire. Das ist großartig, so in einem sehr gesetzten, hymnischen, feierlichen Tempo marschieren die Stücke nach vorne, die im Wesentlichen Wesentlichen eigentlich Folk-Songs sind, die aber eben sehr angereichert werden, nicht zuletzt auch durch afrikanische Instrumente, Marimba. Eine Harfenistin ist dabei, die dem Ganzen so einen hellen, atmosphärischen Touch verleiht. Ist ganz großartig. Wer zum Beispiel The War on Drugs mag, mit dieser auch leicht kosmischen Note, der wird hier bei The Bar Brothers mit Sicherheit nicht Nein sagen. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Hier kommt etwas bezaubernd Minimales von der Band Love Inks aus ihrem kommenden Album EXI, möglicherweise auch einfach EXI, betitelt die Love Inks. Tell me one last day. Tell me one last day before I need to say. Give me one more week. Give me one more week before I need to say. Give me one more day. Give me one more day before I need to say. Give me one last week. Give me one last week before we'll need to speak. I have a dozen eyes, but I keep them sealed. Stand right at the I would not feel. Come here one last day. Come here one last day before I need to say. Come here one more week. Come here one more week before I need to see. Tell me one last day before I need to say. Hier kommt Erlend Oje, neues Album Legao. Davor haben wir den Jazz Butcher Pat Fish aus dem Jahr 1993 gehört. So kind to me. So when you're booked and she's your enemy. person in the world. You made me question everything, how I relate to the world I'm in. Now I know it's a game you play, hoping that in some way it would make my emotions grow. But in the end it only makes me realize that no. Wir sind hier bei 1Live4. Also diesen Jazz-Butcher, den Pat Fish, den Kopf der damaligen Band, die das Album Waiting for the Love Bus übrigens auf dem ruhmreichen Creation-Label damals 1993 noch veröffentlicht hat, den habe ich immer sehr geschätzt und früher auch mal kennengelernt. Wenn der nicht gerade mit seiner Band, den Jazz-Butcher, jetzt kriege ich den Plural nicht hin. Wenn er mit seinen Leuten nicht spielte, dann kam Pat Fish gelegentlich auch mal alleine, nur mit Gitarre und zugfahrenderweise nach Deutschland. Bei einer solchen Gelegenheit habe ich ihn mal kennengelernt. Ich glaube, er kam aus Nottingham und will jetzt hier auch gar nicht so tun, als wäre er verstorben. Das möchte ich nicht hoffen und das glaube ich auch nicht. Aber so mein Wissen über das, was er heutzutage treibt, ist relativ null. Ich weiß, das kann man googeln, aber ich finde es immer so langweilig. Ich hoffe immer auf den berühmten Zufall, dass er vielleicht an irgendeiner Bushaltestelle oder in irgendeinem Club plötzlich, guck mal, da steht Pat Fish. Ich finde sowas am Ende des Tages viel spannender. Aber sollten jetzt 100 Leute unbedingt wissen wollen, was mit Pat Fish ist und auch ihrerseits keine Lust haben zu googeln, gleichwohl aber schreiben, google du doch mal, dann würde ich das tun und innerhalb der nächsten Sendung dann doch mal sagen. Ich muss immer dran denken, wenn ich so in Kneipen gehe, so in kleine Kneipen, dann mag ich es doch sehr, wenn man so beim fünften oder sechsten Blick hinter die Theke plötzlich entdeckt, da ist ja noch jemand. Und zwar niemand, der die Gläser voll macht und zapft, sondern einer, der in irgendeinem Winkel, in irgendeiner Ecke steht, da so in einer Kiste herumwühlt und bei dem man relativ schnell feststellt, das ist der DJ, der legt hier in dem Club, in der kleinen Kneipe die Platten oder wahlweise auch CDs auf. Und ich denke, solche Leute werden das neue Album von Erlend Oje mit Kusshand möglicherweise hoffentlich nehmen. Es passt einfach in so schummrige Bars. Es ist so unheimlich angenehm. Die Songs sind so herrlich einfach, haben hier und da einen unauffälligen Reggae-Touch und bieten Möglichkeiten, in alle nur denkbaren Richtungen abzubiegen. Als ich diese Nummer gerade hörte, musste ich zum Beispiel vom Gesang des Erlend Oje her an eine meines Wissens nicht mehr existente Band aus den USA, die Fellow Travelers, denken, die auch immer so sehr schöne Folkmusik mit Dub- und Reggae-Effekten machten. Alles von Hermann Düner. Also wie gesagt, das ist ein wunderschönes Album, erscheint diese Woche. Man kann von da aus in alle nur denkbaren Richtungen streifen. Was wir jetzt brauchen, Ladies and Gentlemen, neues Blut, New Blood.

1 Live 4. Ich schließe nicht aus, dass ich mich da etwas rätselhaft zuletzt gemeldet habe mit neuem Blut oder frischem Blut, New Blood. Das ist eine Compilation-Serie, die heißt tatsächlich so, New Blood. Und verantwortlich dafür ist ein Breakbeat-Label aus England, Mad School Music. Heißt das, dass in losen Abständen eben solche Compilations herausbringt, wo weitgehend neue, unbekannte Artists hier erstmals ihre Spuren hinterlassen können. Im Wesentlichen spielt sich das im Drum-and-Bass-Bereich ab. Viele Tracks sind aber so produziert, dass sie den Eindruck erwecken, sie könnten auch dem Dubstep-Genre zugeschlagen werden. Das ist die sogenannte Produktion mit Auslassungen von bestimmten Schlägen, sodass das also halbtempoartig erscheint. Einen solchen Track haben wir gehört von Talimp zunächst, der heißt Crew, und dann habe ich noch einen Drum-and-Bass-Titel in halbwegs klassischer Manier dran gespielt mit kräftigen sogenannten Amen-Breaks von Urban Dawn, der heißt Trindade. Und das Ganze auf New Blood 014 oder 014, das ist die Katalognummer von Mad School Music. So, ich möchte weitermachen mit einem Melbourne-Produzenten namens Leaks.

Thank you. We'll be right back. 1 Live 4. An dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Break. Ich hatte FX Twin angekündigt, Richard D. James, ein Mann, der Anfang der 90er Jahre, 1992, mit seinem ersten Album Selected Ambient Works 1985-1992 in eine Techno-Welt platzte, die eine solche Musik noch nicht gehört hatte, im Kontext mit Techno, mit ihren ambienten Strömungen, war das eine Musik, die man nachts gerne so ab 4-5 Uhr, wenn die Sache so langsam nach hinten ausfadete, spielte. Richard D. James ist gebürtiger Ire, hat sich in den folgenden Jahren verschiedener Mittel bedient, machte auch vor Gitarren, vor lärmenden Sounds nicht Halt. Er fand gewissermaßen, beziehungsweise ein Genre, das ihm gewissermaßen zugeschustert wurde, weil seine Breakbeats so unheimlich komplex und vielschichtig waren, dass man sie mit Drum and Bass schlecht umreißen konnte. So entstand der Begriff Drill and Bass, und das, wofür er eigentlich oft steht, Techno, der Mozart des Techno, lupenreinen Techno, hat er im Grunde recht selten gemacht, und er findet sich in der Form, dass bereinigte Four-to-the-Floor-Tracks hier auf dem neuen Album zu hören werden, dem ist weitgehend eigentlich auch nicht so. 13 Jahre hat er kein Album gemacht, entsprechend groß die Erwartungshaltung, die Spannung, als im Sommer einzelne Leute schon herumliefen und ein geheimnisvolles, mir nicht verständliches Wort flüsterten, Syro. Ich kann mich noch genau entsinnen, dass mich auf einem Festival eine Frau fragte, ob bei mir alles Syro ist. Ich sagte immer, was meinst du? Ich weiß gar nicht, was Syro sein soll. Und sie sagte, warte bitte bis zum Herbst, dann wird etwas Großes passieren. Und sie hat wirklich nicht Unrecht. Ich finde dieses Album wunderbar, von einem Mann, der seit Jahren nun in einem kleinen 300-Seelendorf in der Nähe von Glasgow in Schottland lebt, mit seinen beiden Söhnen, mit seiner Frau, der einem relativ geregelten Alltag nachgeht. Immerhin aber, wie ich jetzt noch in einem Interview mit dem amerikanischen Rolling Stone gelesen habe, zu Hause 5 oder 6 Studios beherbergt, durch die er so tagsüber oft spazieren geht, Aufnahmen macht, und herausgekommen ist mit Syro ein Album, von dem er selber sagt, es umfasse etwa 1/5 dessen, was er in den vergangenen Jahren produziert hat. Ein Mann, der sich offensichtlich nicht groß um das gekümmert hat, was in der großen weiten Welt so vor sich ging, der entsprechend hier seiner Handschrift, wenn man das so sagen kann, weitgehend treu bleibt, und das ist verdammt gut so. Man hat bei diesem Album zum Beispiel das Gefühl, dass 12, 13, 14, 15 Jahre UK Bass, was immer man darunter fassen will, dass die auf diesem Album zum Beispiel nicht vorkommen. Gleichzeitig hat es eben nicht diesen avantgardistischen Anspruch eines Actress beispielsweise. Es ist von vorne bis hinten FX Twin, und das gefällt mir an diesem Album so ausgesprochen gut. Spontan sind mir die Boards of Canada eingefallen, die ja mit einem Comeback-Album auch ihre Handschrift letztlich fortgesetzt haben. Ich will mich bemühen, hier in der heutigen Sendung noch einen weiteren Titel aus diesem Syro-Album vom FX Twin zu spielen. Davor haben wir eine Reihe von Tracks gehört, die ich mal vielleicht zusammenfassen möchte als Musik zum Tanzen. Fragt sich nur wo, möglicherweise eher im Bett als in dem klassischen Club. Sie sind so leicht, so federleicht, so ätherisch. Das gilt für Coolie G, die in Kürze ihr neues Album Wait Till Night herausbringen wird, aus dem ich einen Titel schon mal gespielt habe. Das gilt auch und gerade für Subtract, der, wenn es diese Rubrik innerhalb dieser Sendung gäbe, mein Album dieser Woche wäre, mit dem neuen Album Wonder Where We Land, wo er stilistisch und mit vielen Gästen in unheimlich viele Richtungen geht. Gedämpfter Techno, schön breiter R&B, langsam ausgewalzt mit vielen Sängern, darunter Ezra König von Vampire on Weekend. Man könnte das ausführen. Es ist ein wunderbares Album, das dich mit jedem Titel so in eine ganz kleine andere Welt hineinwirft, ohne dass man das als Bruch empfinden müsste. Und dieser Kehle Okereke, der wird dann in 8 bis 9 Tagen sein neues Album veröffentlichen, Blockparty in Klammern, sein neues Soloalbum, das heißt Trick. Und zudem fallen mir ähnliche Umschreibungen ein, wie ich sie gerade bei Subtract getätigt habe. Unheimlich mellow, unheimlich weich und entspannt. Das Ganze ein wunderschöner Garage-Track, den ich da eben schon mal aus diesem Album gespielt habe. Spontan fiel mir ein Album ein, das die Blockparty unter der Regie von Kehle Okereke im letzten Jahr veröffentlicht hat. Ein Mixtape unter dem Namen Block Party Tapes. Und das ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil es einfach unter der Regie von Kehle so unfassbar gut zusammengesetzt ist mit seinen 15 Tracks, so dass ich es heute nochmal hervorgezogen habe, vielleicht als zusätzlichen Beleg, dass ich Dancefloor-Musik mit all ihren Schattierungen schon seit einiger Zeit bei Kehle Okereke auf sehr angenehme Art und Weise breit gemacht hat. Bleiben wir ruhig bei dem Begriff Mixtape. Hier kommt ein Titel daraus von Tony Allen.

coming up the. Shovel. I can do this all day, I can do this all night. Do this all night. I can do this all day, I can do this all night. All night. I can do this all day, I can do this all night. Do this all night. I can do this all day, I can do this all night. All night. This all night. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better, when you take a little damage. Slow learning fast, earning stay, burning wheels, turning. It's an ongoing thing. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better, when you take a little damage. Slow learning fast, earning stay, burning wheels, turning. It's an ongoing thing. Hudson Mohawk kommt hier, nachdem wir gerade eine Geschichte aus Frankreich gehört hatten. Mehr dazu gleich. Bitte Verständnis, ich wollte da natürlich nicht viel reinreden in diese kurze, gerade einmal 2,5 Minuten lange Nummer. Möglicherweise ist es am Ende sogar ein Fehler gewesen, überhaupt mich da gemeldet zu haben. Es gibt eine neue EP von Hudson Mohawk. Die heißt Chimes, die Chimes EP. Darauf gibt es eine ausgesprochen, also ich habe den Titel schon mal gespielt mit diesem Hundegebell. Ich finde, ich muss da immer lachen. Es ist aber letztlich auch eine unfassbar artifizierte offizielle Verrenkung des Schotten, die ihm nachgesehen sei und die ich sowieso großartig finde. Allerdings ist es immer gut, wenn an einer Stelle, und hier gibt es 4 Tracks auf dieser EP, so die richtig große Hymne, beziehungsweise ganz so groß ist sie ja nicht, mit ihren 2,5 Minuten so die Hymne erschallt, so wie wir das gerade gehört haben. Das ist eigentlich so der Hudson Mohawk Style, davon in der Art so komprimiert, so dicht und hymnisch eben. Davon gibt es eine ganze Reihe von Tracks in seiner bisherigen Diskografie. Davor kannte ich bisher nicht ein Act aus Frankreich, 20SYL, also die Buchstabenfolge SYL und die Ziffer 20 davor. Ein französischer Produzent, der hier richtig bouncy Hip-Hop-Tracks produziert hat in ungewöhnlichen Tempi mit Gästen, die man nicht unbedingt erwarten würde vielleicht, darunter der amerikanische Rapper Odyssey, den wir eben auf dem besagten Titel Ongoing Thing aus dieser Motives betitelten EP des Franzosen gehört haben. Super. Hier kommt eine Band aus Portland, Oregon, Vampire. Das ist das neue Album dieses ehemaligen Duos, das sich, wenn ich das richtig behalten habe, für das neue Album Bazaar um einige Musiker verstärkt hat. Deshalb spreche ich von Band. Schon das Vorgängeralbum war mir so als faul, fett, behäbig, glamourös, aber irgendwie auch mit so einer Garage-Rock-Schärfe in Erinnerung geblieben. Hier turnt auch auf diversen Tracks so ein richtig schön kaputtes Saxophon herum. Find das ganz super. Tolle Band, Vampire. Auf dem Reeperbahn Jahren Festival in Hamburg am ersten Abend, am Mittwoch, spielte eine Band, die mir von mehreren Experten im Vorfeld als klingt so wie Beatles beschrieben worden war. Daran merkt ihr mal, wie wir so teilweise über Musik reden, denn mit den Beatles, also bei aller Liebe, hat das kanadische Duo Cousins, das ich jetzt noch ein paar Takte lang spielen möchte, aber urteilt bitte selber. Bis gleich. Hier bin ich wieder. Ganz kurz nochmal, die Cousins haben wir gehört. Ein Paar aus Kanada, das ich da eben gespielt habe, welches auf der Reeperbahn gespielt hat. Schlagzeug, sie, Gitarre, er, Gesang, The Halls of Weakwire heißt das Album, das also wirklich keine Ähnlichkeiten zu welchen Beatles-Songs auch immer aufweist. Ich hatte nachts die beiden noch getroffen in einer super Kneipe, also vorne, es war ja sehr warm, für die Hamburg-Reisenden unter euch, wenn ihr in nächster Zeit mal da seid, in der Hein-Hoja-Straße, bitte ein bisschen durchgehen von der Reeperbahn aus und dann hinten rechts, die Gaststätte heißt Crazy Horst, wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Und komme zu einem neuen Stichwort, erlaubt zwei, drei Sätze, dieses Stichwort heißt Denovali. Vor 7 Jahren, wenn meine Erinnerung richtig ist, vor 7 Jahren haben zwei Musikenthusiasten, die, was ihre persönlichen Geschmäcker betraf, oft nur sehr schwer fündig werden konnten bei ihrer Suche nach der Musik dazwischen, haben ein Label in Bochum gegründet, dieses eben, Denovali Records, das bis heute existiert und mit seinen Veröffentlichungen, es sind gar nicht wenige, auf einem aufsteigenden Ast sich befindet, denn durch die vielfältigen Kommunikationswege hat sich herumgesprochen, da geht was in Bochum, da geht was auf diesem Label und seit einigen Jahren nun schon gibt es das sogenannte Denovali Swingfest. Das findet findet in diesem Jahr in Essen statt, in der Weststadthalle, und startet bereits am 2. Oktober, geht dann bis zum 5. Oktober, bis zum Sonntag, eben Donnerstag geht's los, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Denovali Swingfest in Essen in der Weststadthalle. Ich sag das einfach mal dazu, die befindet sich in der Thea Leimann Straße, und solche Denovali Festivals gibt's mittlerweile auch in Berlin, es gibt sie in London, sie sind geplant für die Zukunft auch in Wien, sie sind gut besucht, es kommen Leute, man darf das offensichtlich wohl wörtlich nehmen, aus aller Welt, um Bands dort zu sehen, die man an anderer Stelle, vor allen Dingen auch in dieser geballten Form, kaum antreffen kann. Aus Kanada sind zum Beispiel in diesem Jahr auf der Bühne The Silver Mount Zion, dann Bohren und der Club of Gore, John Lemke, ein Mann, den ich jetzt spielen möchte. Sein Name ist Oliver Barrett. Er ist eigentlich Mitglied der Bleeding Heart Narrative, nennt sich in seinem Soloprojekt, und mit diesem wird er da sein. Allerdings Petrels. Geboten wird Musik, die Ambient-Anflüge hat, Post-Rock, die schon mal in die Klassik driftet, die experimentell ist. Oval zum Beispiel werden auch da sein. Und wer Lust hat, sich das Programm in Gänze mal anzugucken, natürlich hat Denovali auch die entsprechenden Facebook-Seiten im Netz und auch sonstige Seiten aufgemacht, über die man sich das alles genau anschauen kann. Denovali Swingfest, 2. Oktober bis 5. Oktober. Wenn ich das hier etwas ausführlicher jetzt gemacht habe, dann deshalb, weil ich die Macher und Macherinnen dieses Labels ausgesprochen schätze. Hier kommt ein musikalisches Beispiel. Das Deno Valley Swingfest in Essen vom 2. bis zum 5. Oktober. In dieser Woche also in der Weststadthalle Thea Leimann Straße 23 in Essen. Deno Valley, das Label von Timo Alterauge und Thomas Hack. Die Namen der beiden hatte ich eben vermutlich nicht erwähnt. Hier diese berauschende Musik, diese fein ziselierten Klänge von Petrels aus England, Oliver Barrett, der Mann, der dahinter steckt.

Kleiner Break nochmal an dieser Stelle, nachdem wir hier Musik von Nick Zamuto gehört haben, der ehemals eine Hälfte des experimentellen Pop-Duos The Books gewesen ist und jetzt unter seinem Namen Zamuto ein wunderhübsches Album veröffentlicht hat namens Anchor, aus dem ich gerade Musik gespielt habe und das der Politik der The Books zumindest hier und da treu bleibt, nämlich sehr einschmiegsame Songs, die gleichwohl collagenartig zusammengefügt sind, eben zu produzieren. Und ich glaube, Collage ist auch ein Begriff, der das neue Album des Amerikaners Flying Lotus ausgezeichnet treffen könnte. Your Date heißt dieses Album, das ich mal hinsichtlich des Titels versucht habe zu interpretieren. Das war von meiner Seite aus völlig falsch. Es geht hier nicht um einen Abzählreim oder ein Kinderspiel, an dessen Ende die Mehrheit der Kinder eben in Richtung eines Einzelnen sagt, du bist raus, du bist tot. Nein, das ist nicht gemeint. Es ist tatsächlich der Zustand des Todes gemeint, der aber bewusst nicht mit Traurigkeit und Pathos zelebriert werden soll, sondern einfach mit dem Hinweis, nimm es als eine neue Form von Zustand. Das, was Flying Lotus hier macht, ist ein ständiger Panther im Sprung gewissermaßen. Dieses Album hat 19 Titel. Der längste hat so um die 3 Minuten, der kürzeste gerade mal 30 Sekunden. Es sind Verdichtungen, Fragmente, Kürzel, die mit einer Vehemenz wie vielleicht nie zuvor in Richtung Jazz drängen, was einmal mehr dem wirklich überragenden Bassisten Thundercat zu verdanken ist und natürlich auch dem Zusammenspiel. Die meisten aller Instrumente hat Flying Lotus selber gespielt. Er hat sich im Vorfeld des Albums an der Seite von Herbie Hancock gezeigt. Meine Exemplare dieses Albums, das am 2. Oktober offiziell veröffentlicht wird, sind sogenannte Vorab-Exemplare, die also nichts über die Mitspieler im Moment verraten. Von daher muss ich offen lassen, ob Herbie Hancock jetzt tatsächlich seinen Weg auf dieses Album gefunden hat, auf dem ansonsten auch noch Snoop und Kendrick Lamar von der stimmlichen Seite her zu hören sind. Ich finde das ganz großartig und habe versucht, mal so einen kleinen Weg mir durch dieses Album zu bahnen mit gleich mehreren Stücken. Im Anschluss daran kam Herbie Hancock, dann mit eigener Musik aus dem Jahr 1975 von seinem damals erschienenen Album Manchild und dann Nick Zamuto. Das sind die Sachen, die ich soweit gespielt habe. Vielleicht ein bisschen experimentell, aber irgendwie hatte ich das heute mal so im Kopf. Wir haben noch 6 Minuten. Ich würde gerne weitermachen mit einem weiteren Beatmaker, wenn man das so sagen kann. Viele kommen jetzt. Daedalus schaffe ich heute nicht mehr, aber den Österreicher Dorian Concept würde ich gerne ins Spiel bringen und darf mich vielleicht bei dieser Gelegenheit schon bei dir und euch für deine eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute für die anstehende Woche. Kommt bitte gut rüber, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Fiehe. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.